Erster, als König Hiskia das hörte, zerriss er seine Kleider. Er zog ein grobes Gewand an und ging in den Tempel des Herrn. Zweiter, er sandte Eliakim, der den Palast leitete, und Sebna, den Schreiber des Königs. Auch wichtige Priester gingen mit. Sie trugen grobe Gewänder. Sie gingen zu Jesaja, dem Propheten. Jesaja war der Sohn von Amoz. Dritter, sie sprachen zu Jesaja, König Hiskia sagt, das ist ein Tag voller Sorgen und Schwierigkeiten. Wir sind in großer Gefahr. Wir können uns nicht selbst helfen. Vierter, vielleicht hört der Herr, dein Gott, die Worte von Rabsaki. Er ist vom König von Assyrien gesandt. Er spricht schlecht über unseren lebendigen Gott. Vielleicht bestraft Gott diese Worte, die er gehört hat. Bitte Gott für die Menschen, die noch übrig sind. Fünfter, die Diener des Königs Hiskia kamen zu Jesaja. Sechster, Jesaja antwortete ihnen, sagt eurem Herrn, so spricht der Herr, hab keine Angst wegen der Worte, die du gehört hast. Die Diener des Königs von Assyrien haben schlecht über mich gesprochen. Siebter, ich werde ihn dazu bringen, eine Nachricht zu hören. Dann wird er in sein Land zurückkehren. Dort werde ich ihn mit dem Schwert töten. Achter, daraufhin kehrte Rabsaki zurück. Er fand den König von Assyrien, der Libna belagerte. Er hörte, dass der König von Lachis weggegangen war. Neunter, Sanherib hörte eine Nachricht über Tirhaka, den König von Kusch. Tirhaka kommt, um gegen dich zu kämpfen. Da sandte Sanherib wieder Boten zu Hiskia. Er sagte, sprecht zu Hiskia, dem König von Juda, 10. Lass dich nicht von deinem Gott täuschen, auf den du vertraust. Denk nicht, der König von Assyrien wird Jerusalem nicht erobern. 11. Du hast selbst gehört, was die Könige von Assyrien mit allen Ländern gemacht haben. Sie haben alle Länder zerstört. Willst du wirklich entkommen? 12. Haben die Götter der Völker diese Städte gerettet? Meine Väter haben sie zerstört. Das waren Gosan und Haran und Rezef und die Leute von Iden zu Tel-Assar. 13. Wo ist der König von Hamat? Wo ist der König von Arpad? Wo ist ein König über die Stadt Sepharvaim, Hana und Auwa? 14. Hiskia bekam den Brief von den Boten und las ihn. Dann ging er in den Tempel des Herrn. Hiskia legte den Brief vor den Herrn. 15. Und Hiskia betete zum Herrn und sprach, 16. Herr der Heere, du Gott Israels, du sitzt über den Cheruben. Du allein bist der einzige wahre Gott über alle Länder der Welt. Du hast Himmel und Erde gemacht. 17. Herr, höre uns zu. Herr, sieh uns an. Höre die Worte Sanheribs. Er hat Boten geschickt, um schlecht über dich zu reden. 18. Es ist wahr, Herr. Die Könige von Assyrien haben alle Völker und ihre Länder zerstört. 19. Sie haben ihre Götter ins Feuer geworfen. Diese Götter waren nicht echt. Sie waren nur aus Holz und Stein gemacht von Menschen. Darum konnten sie sie zerstören. 20. Nun aber, Herr, unser Gott, rette uns aus seiner Macht. Dann werden alle Länder der Welt wissen, dass du, Herr, der einzige Gott bist. 21. Da sandte Jesaja, der Sohn des Amoz, zu Hiskia. Er sagte ihm, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dein Gebet gehört. Du hast wegen Sanherib, dem König von Assyrien, zu mir gebetet. 22. Das ist das Wort, das der Herr über ihn spricht, die Stadt Zion verachtet dich und lacht über dich. Die Stadt Jerusalem schüttelt den Kopf über dich. 23. Wen hast du verspottet und schlecht gemacht? Gegen wen hast du laut gesprochen und deine Augen hoch erhoben? Du hast es gegen den Heiligen Israels getan. 24. Deine Diener haben schlecht über den Herrn gesprochen. Du hast gesagt, ich bin mit vielen Wagen auf die hohen Berge gefahren, bis zum Libanon. Ich habe die höchsten Zedern und die besten Zypressen gefällt. Ich kam bis zu seiner höchsten Stelle, in seinen dichtesten Wald. 25. Ich grub Brunnen und trank fremdes Wasser. Ich habe mit meinen Füßen alle Kanäle in Ägypten trocken gemacht. 26. Hörst du? Ich habe das schon lange geplant. Ich habe es vor langer Zeit bestimmt. Jetzt habe ich es geschehen lassen. Du solltest starke Städte zerstören. Sie sollten zu Steinhaufen werden. 27. Ihre Bewohner waren schwach und schämten sich. Sie waren wie Gras auf dem Feld. Sie waren wie junges Gras auf den Dächern. Sie waren wie verdorrtes Getreide. 28. Ich weiß, wann du aufstehst und wann du sitzt. Ich kenne dein Gehen und Kommen. Ich weiß auch, wie du gegen mich wütend bist. 29. Weil du gegen mich wütend bist und dein Stolz zu mir gekommen ist, ich werde dir einen Ring in die Nase legen und ein Zaumzeug an den Mund. Ich werde dich auf dem gleichen Weg zurückführen, auf dem du gekommen bist. 30. Das ist ein Zeichen für dich, dieses Jahr ist ihr, was von selbst wächst. Im zweiten Jahr ist ihr, was aus den Wurzeln wächst. Im dritten Jahr sät ihr und erntet. Ihr pflanzt Weinberge und esst ihre Früchte. 31. Die Menschen aus Juda, die überleben, werden wieder stark werden und wachsen. 32. Denn Menschen aus Jerusalem und vom Berg Zion werden überleben. Der Herr der Heere wird das tun, weil er es will. 33. Darum spricht der Herr über den König von Assyrien, er wird nicht in diese Stadt kommen. Er wird keinen Pfeil darauf schießen. Er wird nicht mit einem Schild gegen sie kämpfen. Er wird keinen Wall um sie bauen. 34. Er wird auf dem gleichen Weg zurückgehen, auf dem er kam. Aber er wird nicht in diese Stadt kommen. Das sagt der Herr. 35. Ich will diese Stadt beschützen und retten. Das tue ich wegen mir und wegen meines Dieners David. 36. Der Engel des Herrn ging und tötete 185.000 Männer im Lager der Assyrer. Als die Leute am Morgen aufstanden, fanden sie alle tot. 37. Sanherib, der König von Assyrien, ging weg. Er kehrte um und blieb in Ninive. 38. Eines Tages betete er im Tempel seines Gottes Nisroch. Seine Söhne Adramelech und Sarezer töteten ihn. Danach flohen sie ins Land Ararat. Sein Sohn Asahadon wurde der neue König.